Wie oft renn ich durch Wände für dich? Hier bis ans Ende für dich. Wie oft spielst du mit Funken, entfachst große Feuer und dann lösche ich Brände für dich. Wie oft lässt du mich hängen für nichts? Lässt deine Ängsten im Stich. Bist niemand was schuldig, doch sag mir, wie trag ich die scheiß Konsequenzen für dich? Mann, ich hab es satt, mich immer an Scherben zu schneiden, die du auf deinem Weg hinterlässt. Entweder bist du blind oder falsch, doch in beiden Fällen fehlt dir für die Freundschaft der nötige Respekt. In meiner Welt hast du nur einen kleinen Platz in meinem Herzen, durchschwimme ich ein Ozean für dich. In deiner Welt wäscht die andere halt nur deine und du mit beiden dann dein dreckiges Gesicht. Gib mir nur ein Grund, nicht zu gehen, ein Grund, um nicht zu gehen. Sogar der Mond und die Sonne reichen sich die Hand, nur wir beide nicht. Deine gebrochenen Versprechen sind nicht wie meine Knochen, sie heilen nicht. Also gib mir nur einen guten Grund, um nicht zu gehen. Bitte gib mir nur einen guten Grund, um nicht zu gehen. Also gib mir nur einen guten Grund, um nicht zu gehen. Bitte gib mir nur einen guten Grund, um nicht zu gehen. Мечтаю аккуратно, без фанатизма. Одежда на завтра, грязная призма. Сотни проблем, да, но все в моих мыслях. Кроме одной, они взяты из жизни. Мы строим планы, чертим эскизы. Молчим о желаниях, лишь бы те сбылись. Боимся амбиций, зовем это принцип. Скажи, ты не устала мне сниться? Но я расслаблен и не парюсь, да, желания плавно тают. Да, мы так не стали парой, значит, даже не расстались. Эй, наблюдаю, как ты таешь на радарах. Знаю, с нами так бывает, все нормально, это правда. Но я не мечтал о нашем завтра, да. Не давал надежду этим шансам, да. Не считай, что я вот так вот сдался, детка. Просто заебался ошибаться. Не вспоминаю те дни, не возвращаюсь в те дни. Линия жизни заводит в тупик, но я не собираюсь уйти. Это тень или тьма позади, за ошибки сполна заплатил. Ты говоришь, что нам не по пути, но опять не мешаешь уйти. Also gib mir nur einen guten Grund, um nicht zu gehen. Bitte gib mir nur einen guten Grund, um nicht zu gehen. Also gib mir nur einen guten Grund, um nicht zu gehen.